die ersten 6 Verse aus dem 3. Kapitel des Hebräerbriefes lauten: Derhalben, ihr heiligen Brüder, die ihr mit berufen seid durch die himmlische Berufung, nehmet wahr des Apostels und hohen Priesters, den wir bekennen, Christus Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Dieser aber ist größere Ehre wert denn Mose, so viel größere Ehre, denn das Haus der hat, der es bereitete. Denn ein jegliches Haus wird von jemand bereitet, der aber alles bereitet hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in seinem ganzen Hause als ein Knecht zum Zeugnis des, das gesagt sollte werden, Christus aber als ein Sohn über sein Haus, des Haus sind wir, so wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Soweit Gottes Wort. Wir erinnern uns, dass wir darüber gesprochen haben, dass Jesus Christus der richtige, der allumfassende hohe Priester ist, weil er mitleiden konnte mit uns, weil er versucht war, gleich wie wir, und doch ohne Sünde blieb. Das war ja das Gesprächsthema in diesem Brief. Es geht hierum immer wieder, dass Christus höher ist als alles. Nicht, dass das Vorhergehende wertlos war. Nicht, dass die Gesetze, die Gott durch Mose gegeben hat, wertlos geworden sind. Nein, in Christus ist das Bessere und das Höhere entstanden, das Ewige, das Vollkommene. Und das sollten auch die Schwankenden beherzigen und für sich erkennen. Es geht ja hier um die Diskussion und wir haben es vielleicht etwas leichter, die wir hier aus der Welt gläubig geworden sind und haben plötzlich das Evangelium gehört und durften uns entscheiden, weil unsere Sündennot uns so sehr plagte. Und wir konnten aus dem Stand, so will ich es mal sagen, Kinder Gottes werden. Wir hatten nicht die Fragen, die das erwählte Volk Israel hatte und immer noch hat und immer wieder aufkommt: Was ist mit dem Alten? Was wir bekommen haben und was wir einhalten sollten, wenn wir leben wollten, dürfen wir das, was uns Leben geben sollte, beziehungsweise wenn wir es nicht taten, das Leben nehmen sollte, dürfen wir das jetzt einfach lassen? Ja, wir wollen weiter, aber dürfen wir jetzt nur noch einseitig dem einzigen hohen Priester Jesus glauben? Das ist hier das Gespräch, was zwischen Juden, Christen und eben dem Schreiber geführt wird, der sie ermahnt dazu: Haltet fest an dem Neuen, denn alles ist darin integriert. In Christus habt ihr alles, was ihr braucht. Da wird nichts weggestrichen von dem, was ihr zuvor am Berg Sinai, am Horeb bekommen habt, sondern da ist alles erfüllt. Jesus ist höher als Mose. Und bei dem Wort Jesus, wir haben das ja uns auch gesagt, geht es um Menschensohn und um Gottessohn. Menschensohn ist Jesus Christus, der gesalbte Gottessohn. Mose war auch ein Mensch. Und jetzt sahen die Juden auch Jesus. Er ist ein Mensch. Kann der größer sein als Mose, der unter uns lebte? Ist das wirklich so, dass seine Lehre die wichtigere ist als das, was wir bereits empfangen haben? Der Schreiber will hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, deutlich machen, dass ein Jude die Berufung zum Heil nicht verliert, wenn er an Jesus Christus glaubt. Wir kennen das ja in unserer Zeit, wo man vielleicht die Religion wechselt, wo man von einer in die andere Religion hinüberkommt, konvertiert. Dann sagen die, die man verlassen hat, dann verlässt du dieses Heil, was wir dir bieten. Du verlierst was, wenn du woanders jetzt hingehst. Und dieses gleiche Empfinden, das sollten wir also auch hierbei verspüren, hatten die Juden, das Volk Israel auch. Nein, ihr verliert nichts, wenn ihr an Jesus Christus glaubt und dadurch augenscheinlich die Offenbarung des göttlichen Gesetzes, das Gott Mose gegeben hat auf dem Berg Horeb, vernachlässigt oder verleugnet. Denn plötzlich ist die Beobachtung des Gesetzes, so kam sie vor, nicht mehr wichtig. Wir sprechen bis zum heutigen Tag davon. Von Gesetzlichkeit. Was meinen wir denn mit Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist das, dass jemand versucht, Gebote vor Augen zu haben, die er mit großer Akribie einhalten will. Das ist gesetzlich. Wir sprechen auch von der Gnade. Das heißt, wir überlassen unser ganzes Leben Jesus Christus, der für uns gestorben ist, und er erfüllt durch seinen Heiligen Geist das Gute in uns. Das sind die Gegensätze. Das heißt, ich beobachte nicht mehr das Gesetz, sondern ich bitte darum, im Geist in Jesus zu leben. Er ist die Erfüllung des Gesetzes und er erfüllt es durch seinen Geist. Er führt niemals auf schlechter Straße, sondern auf rechter Straße. Wenn wir nur geführt sind. Wenn wir nicht geführt sind, verfallen wir wieder in die Beobachtung der äußeren Dinge und bleiben unsicher, ob wir sie auch richtig handhaben. Jesus Christus ist ja nicht an die Stelle von Mose getreten, sondern er ist die Erfüllung aller göttlichen Forderungen, die das Gesetz aufzeigt. Das zu verstehen war für viele gar nicht so einfach. Sie dachten, ach, jetzt muss ich zu Jesus gehen, Mose muss ich verlassen. Nein, Jesus ist nicht an die Stelle von Mose getreten, sondern er ist die Erfüllung all dessen, was Gott durch Mose gesagt hat. Mose als Diener Gottes, Israel als Maßstab der Heiligkeit Gottes durfte er vorstellen, ist in Jesus Christus allein erfüllt. Also, was Mose gesagt hat für Israel, Maßstab zum Leben, Heiligkeit vor Gott, ist in Christus erfüllt. Genau das, was in Matthäus 5 steht, wo Jesus sagt, nicht ein Jota oder ein Tüttel vom Gesetz fällt auf die Erde, sondern wird erfüllt. Es muss nicht mehr erfüllt werden, es ist bereits erfüllt. Das ist Evangelium und das ist Gnade. Die Erfüllung liegt nicht mehr in unserer Hand, so wie es Israel einst versuchte und auch aufgelegt bekommen hat, tu das, dann wirst du leben. Und viele in Israel, die es nicht taten, wurden aus dem Volk ausgerottet. Aber jetzt leben wir nicht mehr in der Aufgabe, etwas zu erfüllen, ein Tüttel vom Gesetz vielleicht zu beobachten, sondern in der Erfüllung selbst. Der das Gesetz erfüllt, ist größer, als der das Gesetz verheißt. Das soll hier deutlich gemacht werden. Jesus ist größer als Mose. Mose hat das Gesetz gegeben, gezeigt. So sollt ihr leben. Jesus hat es erfüllt. Weiter, der Schreiber des Hebräerbriefes will die Berufung des Volkes Israel zu dieser Gnade in Christus hervorheben. Paulus hat ja auch schon geschrieben, vornehmlich die Juden, für die ist das Evangelium vornehmlich. Und auch die Griechen. Das heißt also, die, die zuerst wussten, was Gottes Wille ist, sollen auch zuerst die Erfüllung erfahren. Und sie haben sie auch zuerst erfahren. Nicht, dass sie sie alle angenommen haben, aber zuerst wurde ihnen das Evangelium gesagt. So hat Paulus auch, als er nach Europa kam oder eben nach Kleinasien, immer wieder in den Synagogen gesagt, euch steht es zuerst zu. Allerdings gab es ja viele, lesen wir in der Apostelgeschichte, die das ablehnten. Und dann hat er gesagt, euch musste zuerst das Evangelium gesagt werden. Wenn ihr es nun ablehnt, bitte, wir wenden uns jetzt zu den Heiden. Aber zuerst wart ihr dran. Verstehen wir, um das geht es. Israel soll zu dieser Gnade gelangen. Nicht nur uns, die schon Gläubigen, gilt die Berufung, sondern allen gilt die Berufung, auch allen im Volke Israel. Sie haben das Vorrecht zu dieser Gnade. Und die Offenbarung der Gnade Gottes in Jesus geht nicht an dem Volk der Erwählung vorbei, sondern ist für sie zuerst bestimmt, mitberufen, die ihr alle mitberufen seid. Natürlich, viele sind berufen, wenige sind auserwählt, es gehen nicht alle drauf ein, auch nicht hier in Berlin, auch nicht in den örtlichen Gemeinden, ja, aber berufen sind sie. Ihr, die ihr mitberufen seid, ihr sollt das doch erkennen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom in Kapitel 9 Folgendes dazu, Vers 4 und 5. Er zeigt den Vorzug auf des von Gott erwählten Volkes. Was ist ihr Vorzug? Was haben sie, worauf sie eigentlich sich berufen könnten und warum ihnen das Evangelium zuerst gesagt werden muss? Sie von Israel, ihnen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung. Welche auch sind die Väter, das heißt die Abraham, Isaaks und Jakobs und die 12 Stämme Israels und aus welchen auch Christus herkommt. Nur aus diesem Volk kommt Christus her, nicht aus dem deutschen Volk, obwohl die Deutschen sehr stolz sind oft. Aber Christus kam aus Israel. Das ist der Vorzug für dieses Volk, dass Christus unter ihnen war. All das, was ich eben gerade gelesen habe. Herkommt, dass Christus nach dem Fleisch dort herkommt, der da ist. Er ist Gott über alles. Und dann lobt er ihn und preist ihn in Ewigkeit. Deswegen schreibt Paulus an die Gemeinde, dass Israel die Gotteskindschaft, Herrlichkeit und den Bund einfach zugesprochen bekommen hat. Und nun soll es das auch erleben. Nur der Weg zu dieser Gnade muss von ihnen in Christus angenommen werden. Es ist nur eigentlich ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt. Die Werkgerechtigkeit muss durch Gerechtigkeit im Glauben an den Vollkommenen ersetzt werden. Im Galaterbrief, es wird ja in der Schrift, gerade in den Paulusbriefen, immer wieder auch das Thema behandelt, natürlich auch mit den Heidenchristen, die hinzugekommen sind, dass sie wegkommen von ihrer Werkgerechtigkeit, ihrem überklugen Denken in die Einfalt des Glaubens. Denn wer viel über Gott nachdenkt, der sucht sich auch viele Wege, wie er ihm gefallen kann. Er kann sich nicht ihm überlassen und sagen, Herr, du wirst mich jetzt leiten durch deinen Geist. Ich bin nichts, du bist alles. Sondern wir wollen dann irgendwie etwas in Szene setzen, um Gott zu gefallen. In Galater 3, Vers 10 spricht der Apostel Paulus und sagt, denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch. Er schreibt das hier nicht an solche, die Christus noch gar nicht kennen, Er schreibt an die, die da möglicherweise ins Wanken gekommen sind. Und will aufzeigen, wenn ihr wieder im Gesetz sein wollt oder überhaupt im Gesetz bleiben wollt, dann bleibt ihr doch unter dem Fluch, weil ihr niemals das schafft, was Gott in Christus für euch getan hat. Das schafft ihr nie. Ihr werdet nie vollkommen. Ihr werdet nie gerecht sein. Und deswegen seid ihr fluchwürdig. Denn es steht ja geschrieben, verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Mit anderen Worten, wenn jemand also jetzt in der Beobachtung des Gesetzes bleibt, ist er verpflichtet, alles punktuell zu erfüllen. Nur wenn er das schafft, würde er gerecht werden. Aber wir wissen, Gott sagt, da ist niemand, der gerecht ist, keiner. Sind alle abgewichen. Sie können das nicht halten und darum müssen sich an den halten, der alles gehalten hat. Dass durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, das ist offenbar. Denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, der wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ein Fluch war für uns. Es ist also schon eine große Schwierigkeit, auch hier besonders für die Angehörigen des Volkes Israel, denen ja sonderlich dieser Brief auch gewidmet ist, zu erkennen, dass das Gesetz, was so schwer auf den Schultern und auf dem Gemüt des Volkes lastete, denn für jede Sünde musste man ein Opfer bringen. Es musste möglicherweise auch Blut fließen, damit man wieder ein reines Gewissen vor Gott kriegen konnte. Und jetzt plötzlich soll das mit einem Schlag nicht mehr nötig sein. Und es geht ja nicht nur Israel so, ich hatte es ja gerade gelesen im Galaterbrief, es geht auch oftmals unter den Christen so. Mit welcher Beobachtung geht einer auf den anderen oft zu? Mit der gesetzlichen Beobachtung. Nicht mit der Barmherzigkeit der Einladung zu Christus, dem Vollkommenen, sondern mit Fehler aufweisen, kritisieren und korrigieren wollen. Das ist gesetzlich. Aber der Hinweis auf den Vollkommenen, habe Gemeinschaft mit ihm, lebe mit ihm, das ist die Hilfe der Barmherzigkeit, denn dort ist alles erfüllt. Wir haben gelesen etwas von der himmlischen Berufung. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr mit berufen seid, durch die himmlische Berufung. Also ihr seid berufen vom Himmel her, mit der himmlischen in Christus. Er kam ja aus der Höhe zu uns und brachte uns sozusagen diese Berufung mit in sich selbst. Ihr sollt leben, ich lebe und ihr sollt auch leben. Die himmlische Berufung ist die Berufung zur Vollkommenheit. Gott ruft uns, wir sollen vollkommen sein. Ohne Flecken und Runzeln. Vollkommen. Das ist die Berufung. Und diese Vollkommenheit haben wir in Christus. Darum nehmt wahr den Apostel und Hohenpriester Christus Jesus. Die Berufung heißt, du sollst vollkommen sein. Wir sollen vollkommen sein. Wir würden sagen, wir können der Berufung nicht standhalten. Ja, wir können ein Opfer geben, wir können ein Tier opfern, wir können ein Speisopfer geben, wir können Gott loben im Tempel irgendwie. Nein, du sollst vollkommen sein. Und das musst du als Geschenk annehmen, diese Vollkommenheit. Die kannst du nicht erarbeiten, nicht verdienen, nicht ans Licht bringen. Denkt also an die himmlische Berufung. Das ist die Berufung zur Vollkommenheit. Durch Mose hat Gott Israel eine irdische Berufung zum Dienst vor Gott gegeben. Dass das Volk mir diene, Das lesen wir zum Beispiel 6-mal in 2. Mose 7, 16, 26 und dann auch Kapitel 8, Vers 16, Kapitel 9, Vers 1, dass das Volk mir diene. Irdische Berufung, hier auf Erden. Ich brauche ein Gefäß, das ich bewegen kann. Das Gesetz diente dabei als Richtschnur zum heiligen Wandel auf Erden, zum guten Miteinander und zur richtigen Haltung vor Gott, damit man ein Dienstvolk bleiben konnte. Nun aber geht es um den heiligen Wandel im Himmel. Denn der Wandel auf Erden kann nicht im Himmel weitergeführt werden. Er muss ein anderer sein. Und diesen Wandel, den wir im Himmel haben sollen, soll hier schon auf Erden in uns durch den Heiligen Geist gezeugt sein. Das ist die Vollkommenheit, die Gott schon hier schenkt, auf Erden. Denn nur diese Vollkommenheit passt im Wandel in den Himmel hinein. In Christus geht es also nicht nur um eine irdische Berufung, sondern um die himmlische Berufung, den Wandel im Himmel, in Gottes unmittelbarer Gegenwart. Und wenn wir in der Schrift lesen, dann kriegen wir einen kleinen Eindruck von Gott, dass er ein verzehrend Feuer ist, dass niemand vor ihm stehen kann, dass Johannes in der Offenbarung sagte, ich fiel hin wie ein Toter, ich fiel um, oder auch die Propheten. So heilig und so erhaben ist er, dass man nichts sagen kann vor ihm. Und plötzlich sollen wir vor ihm stehen dürfen. Das ist was ganz Neues. Im alten Bund hatten sie Angst, wenn eine Erscheinung, eine Engelerscheinung kam und sie dachten, jetzt habe ich Gott gesehen, jetzt muss ich sterben. So heilig ist Gott. Und hier sind wir nun eingeladen, Gott zu sehen in seiner Schöne. Ohne zu sterben, ohne Angst, ohne Beklemmung. Vollkommen, denn das Vollkommene passt zu Gott. Es geht also um den heiligen Wandel im Himmel, in Gottes unmittelbarer Gegenwart. Und diese Gerechtigkeit dazu ist höher, weil die himmlische Heiligkeit höher ist als die irdische. Sie ist einfach höher und darum das Vertrauen zu Gott in Jesus Christus ist nötig und darf uneingeschränkt gegeben werden. Die irdische Berufung galt in erster Linie Israel, die himmlische gilt allen Juden und Heiden, aber dabei nicht nur einigen, sondern allen. Diesen Unterschied zwischen der irdischen und himmlischen Berufung und somit der irdischen und himmlischen Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Formen von Gerechtigkeit, ja? Denn viele wurden auf dem Erdenwandel, auch in Israel, als gerecht bezeichnet, weil sie vorbildlich lebten, aber sie waren nicht gerecht genug für den Himmel. Sie waren nur gerecht genug für das Dienstvolk auf Erden. Die Gerechtigkeit für den Himmel brachte Christus selbst. Sie steht viel höher. Und es fiel und fällt auch heute noch vielen Juden schwer zu erkennen, dass man diese annehmen muss. Paulus schrieb auch darüber im Römerbrief, Kapitel 10, gehen wir nochmal zurück in den Römerbrief, ab Vers 2. Ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn sie erkennen diese Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Sie haben eine hohe Gerechtigkeit. Ich habe neulich in einem Zwischengespräch gesagt, wir können manchmal von den orthodoxen Juden, aber manchmal auch von den Moslems was lernen. Ich war mal überrascht, 5-mal am Tag beten die. Wie oft beten wir? Das habe ich mal in einem Film so verarbeitet. Wir Christen sollten auch viel inniger verbunden sein mit unserem Heiland. Sie geben sich Mühe. Die lassen die Arbeit liegen, vielleicht sogar versäumen sie den Schlaf ein bisschen, um zu beten. Ja, aber es ist nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Und sie trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten nach dem Gesetz, was Gott ja durch Mose gegeben hat. Und somit sind sie der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Christus ist des Gesetzes Ende. Und Mose schreibt wohl von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Welcher Mensch dies tut, der wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, das ist nichts anderes als Christus herabholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, das ist nichts anderes als Christus von den Toten holen. Aber was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, dass wir predigen. Und in Vers 16 heißt es noch, aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. Jesus sagt, wer glaubt diesem Wort? Wer glaubt den Worten? Christus ist des Gesetzes Ende. Jetzt haben wir weitergelesen, nun achtet auf den Apostel und hohen Priester. Der Hebräerbrief zeigt die Verbindung zwischen Gesetz und Gnade, das heißt zwischen Mose und Jesus, hohen Priester und Apostel auf. Der hohe Priester aus der Linie Aaron sollte nicht aufgehoben werden. Das heißt, man verließ diese Linie nicht, sondern in Christus sollte es vollkommen werden. Der hohe Priester ja. Aber jetzt ein Vollkommener. Jesus ist Apostel, das heißt der Gottesbote der Gnade und hoher Priester zugleich. In sich verbindet er alles. Es gibt nicht mehr die getrennten Aufgaben, sondern die Herrschaft, Priestertum, Prophetentum liegt allein in ihm. Durch sein Opfer am Kreuz hat er diese Gemeinschaft aller Aufgaben erworben. Und zwar warum? Wir hatten in den Kapiteln zuvor gelesen, dass Gott in Jesus Christus das für uns getan hat. Für uns Menschen. Weil wir Menschen das Recht verloren haben, über die Werke Gottes zu herrschen. Wir missbrauchen sie. Wir herrschen nicht im Guten darüber. So wie es Adam und Eva gesagt war vor dem Sündenfall. Sie haben das verloren und in Christus wird die Herrschaft und die Verbindung zum Vater, zum Schöpfer wiederhergestellt. Für uns, damit wir in ihm wieder diese Herrschaft und diese Segnungen haben, die wir brauchen. Das ist eine wunderbare Würde, die uns Gott hier zuteil werden lässt. Das Kommen dieses hohen Priesters so sein würde, ist schon im Alten Testament ausgesprochen worden. Zum Beispiel der Prophet Zacharja, ein nachexilistischer Prophet, weissagte von der Wiedererrichtung des Tempels zu Jerusalem, aber auch des geistlichen Tempels zugleich der Gemeinde. Das Haus Mose und das größere Haus durch Christus. Mose als Knecht im Haus Gottes des sichtbaren Tempels, Jesus als Sohn des Hauses Gottes des unsichtbaren Tempels der Gemeinde. Ich lese einige Verse mal aus dem Propheten Zacharja, Kapitel 6, Vers 12. Da geht es ja dann wieder um die Einsetzung des hohen Priesters, nachdem ja auch der Tempel zu Jerusalem wieder nach der babylonischen Gefangenschaft gebaut werden sollte und schon Grundsteine gelegt waren und vieles in Szene gesetzt worden ist. Da wird hier gesagt, nun nimm Silber und Gold und mache Kronen, also vorher nimm von den Gefangenen von Heldai und von Tobia und von Jedaja und komm du dieses selben Tages und gehe in Josias, des Sohnes Sephanias Haus, wohin sie von Babel gekommen sind. Und nimm Silber und Gold und mache Kronen und setze sie aufs Haupt Josuas, des hohen Priesters, des Sohnes Jozadaks. Und sprich zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach. Und das ist bereits schon der Hinweis auf Christus, Zemach. Denn unter ihm wird's wachsen. Er wird bauen, des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, wird auch Priester sein auf seinem Thron und es wird Friede sein zwischen den beiden. Das heißt, er wird König und Priester zugleich sein, gekrönt mit der Krone und auch mit dem Priesteramt. Das ist der Hinweis schon auf Jesus Christus. Und zugleich wird er auch der Prophet sein, der seine Glaubensschar unterrichtet. Es ist einfach so wunderbar. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das lese, was Johannes in seinem ersten Brief schreibt, dass Gott selbst der Unterrichtende ist, derer, die an ihn glauben. Dass sie also keinen weiteren Unterricht brauchten. Sie brauchen eigentlich nur eine Erinnerung. Johannes sagt einfach, niemand braucht euch lehren, ihr habt die Salbung. Gott lehrt euch selbst. Also, lasst euch lehren, will er damit sagen. Wenn ihr euch leiten lasst durch den Heiligen Geist, seid ihr immer up to date und immer gelehrt. Allerdings, wir merken, dass in uns sich zu vieles weigert, von Gott gelehrt zu werden. Wir lassen uns lieber von uns selbst, von unseren Gedanken oder von anderen lehren, weil das einfacher ist für uns. Das verstehen wir mehr. Das nehmen wir lieber an. Das ist angenehmer. Es führt uns nicht auf Wege, die schwierig sind. Aber wenn Jesus durch seinen Geist uns leitet, führt er uns auch in äußere Schwierigkeiten zu seiner Verherrlichung. Wir denken nur an die Apostel, die im Gefängnis saßen, die enthauptet worden sind. Sie haben viel Not erlitten äußerlich. Aber sie wurden geführt. Das war Führung vom Herrn. Führung und war Herrlichkeit. Und alle, die sich führen lassen, werden auch gelehrt auf diesem Weg. Jesus sagte zum Beispiel zu Petrus schon am Ende des Johannesevangeliums, du wirst am Ende dahin gehen, wo du nicht willst. Und dann steht die Erklärung da, er sagte ihm, mit welchem Tode er ihn preisen würde. Preisen, das Wort preisen, versteht ihr? Das ist dabei, das ist eine Ehrung des Herrn, aber Führung durch den Heiligen Geist. Mose selbst wies darauf hin, dass es diesen künftigen, und daran erinnert ja auch hier der Schreiber, wenn er auf das Gesetz Mose eingeht und dass das Gesetz ja wohl gut ist, aber Mose sprach auch schon bereits von dem, der da kommen soll, dessen Worte gehört werden soll. Ein Propheten wie mich in 5. Mose 18. Und hier geht es auch um den Menschensohn. Wenn es heißt, ein Prophet wie mich, Mose war ein Mensch. Und Christus musste in Jesus ein Mensch sein, um uns vertreten zu können und die Stellvertretung der Erlösung einnehmen zu können. Deswegen ein Propheten wie mich. Vers 15, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, den sollt ihr gehorchen. Wie du denn von dem Herrn, deinem Gott, gebeten hast am Horeb, am Tage der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes und das große Feuer nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben's wohl geredet. Ich will ihn einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern. In Johannes 8 sagt der Herr ja auch, wenn ihr mich dann erhöhen werdet, dann werdet ihr merken, dass ich nicht von mir selber rede, sondern von dem, was der Vater gibt. Und das ist genau diese Weissagung, die schon hier geschehen ist. Und wer nicht hört, der wird gerichtet. Johannes 3, Vers 18, sagt Jesus Christus. Also Mose wies bereits schon darauf hin, das irdische Haus von Mose betreut im Volk Israel sollte nicht aufgehoben werden, sondern das größere, das bessere Haus der Gerechtigkeit in Christus, dem verheißenen göttlichen hohen Priester, sollte anerkannt werden. Alle Schwankungen im persönlichen Leben, wonach man sich zu richten hat, sollten aufhören. Es sollte eine stabile Einseitigkeit entstehen. Christus allein. Jesus allein. Das ist im Übrigen auch das Geheimnis im Miteinander. Ich habe das schon öfter mal gesagt, auch in der Ehe. Warum gibt es so viele Probleme in manchen Ehen? Weil nicht Christus allein die Mitte ist. Da sind so viele Meinungen, der eine sagt das, der andere sagt das, und dann kommt man gegeneinander. Aber überall, wo Christus allein ist, da herrscht Friede und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, alles, was zu dem Herrn gehört. Tragen, getragen werden. Größere Ehre, das will ich noch anfügen, hat der, der das geistliche Haus gebaut hat. Das irdische Haus, der irdische Tempel, wurde ja durch Mose angesprochen, vom Volke Israel gebaut. Das heißt also von Menschen gebaut. Allerdings nach dem Vorbild, das Gott ihm gezeigt hat auf dem Horeb. In 2. Mose 25 steht das ja, mach das so, wie du es gesehen hast. Aber es bauten Menschen dann anschließend. Es wurden einige berufen und die bauten dies. Sie dienten dann dem Vorbild, dem Abbild, will ich mal sagen, von dem, was Mose im Himmel gesehen hat. Nun aber baut Gott selbst, das will der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, er baut jetzt selbst sein Haus in Christus. Und so viel höhere Ehre bekommt der, der dieses Haus baut, wie Gott höher ist, der sein eigenes Haus baut. Gott baut selber sein Haus. Er hat diesen Tempel errichtet durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz. Da hat er jetzt die Gemeinde berufen, sein Haus, in dem sein Geist, der Heilige Geist, weht. Davon spricht auch Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Ihr sollt euch jetzt erbauen zu diesem heiligen Haus, wo Christus der lebendige Stein ist und wo lebendiger Gottesdienst vollführt wird. Das ist das Haus, was Gott selber baut. Das Haus Christi ist also höher als das Haus Mose, weil Gott selbst der Baumeister zur wahren Vollkommenheit ist. Das heißt, was verheißen worden ist, ist nun erfüllt. Wer den Sohn Gottes hat, der steht auch in der Verbindung mit dem Vater. Wer den Sohn Gottes, und ich unterstreiche einfach das Wort hat heißt wiedergeboren, ich habe ihn. Der steht auch in der Verbindung mit dem Vater, durch den Geist des Vaters. Wer aber nur Diener, Knecht, so wie Mose, Knecht in dem Hause, im irdischen Hause, was Gott hier durch die Menschen hat auch bauen lassen, ist, bleibt außerhalb der Verbindung zum Hausherrn, sondern hört nur die Anweisung und den Lebensmaßstab desselben, aber dringt nicht zum Leben selbst durch. Das ist ein Unterschied. Der Sohn aber, so lasen wir, Jesus nimmt jeden, der an ihn glaubt, in die Kraft des Lebens mit Gott hinein. Sein Haus bleibt als das Erbe in Ewigkeit. Und zum Schluss, das alles geschieht, wenn ihr in der Hoffnung bis zum Ende bleibt. Dann bleibt ihr auch in dieser Freude. Den Gläubigen aus den Juden soll gleicherweise wie auch uns gesagt sein, dass diese Hoffnung des Lebens in Jesus festgehalten werden muss. Christus allein, Jesus allein. Gibt viele schöne Lieder, die davon auch sprechen, nicht? Jesus allein. der göttliche Zuspruch zum ewigen Leben darf nicht nur gehört und gedanklich akzeptiert werden, sondern muss aktiv geglaubt und aufgenommen werden. Das ist sehr wichtig. Trotz des äußeren Gottesdienstes, den wir auch sichtbar in den Versammlungen ja führen, soll der Innere am größeren Haus durch den größeren hohen Priester Jesus nicht nachlassen. Er soll immer Zentrum bleiben. Vertrauen zu Gott und den Ruhm der Hoffnung durch Christus muss bis zum Ende fest bleiben. Jesus selbst spricht von diesem wichtigen, aktiven Glauben und der Hoffnung. Er sagt in Matthäus 10 zum Beispiel, für den Einzelnen persönlich, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Oder als Gemeinde, gemeinschaftlich, Matthäus 24, 13, wer beharrt bis ans Ende. Und viele andere Aussagen, da kommen wir noch hin, Hebräer 3, 14 und 6, 11 steht immer wieder, wer dort bleibt bis ans Ende, Glaubenskampf bis ans Ende. Oder Jakobus im ersten Kapitel, Vers 4, die Geduld soll fest bleiben bis zum Ende. Und in Offenbarung 2 heißt es, wer die Werke Jesu tut bis ans Ende, der wird in der Seligkeit bleiben. Der Herr selbst gibt die Verheißung, uns nach seinem Willen in diesem Kampf zu begleiten und zu stärken, gleichfalls bis ans Ende. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Durchhalten ist wichtig, nicht das Zurückschauen in die eigenen Möglichkeiten, in die gesetzliche Art, in das Befolgen wollen der Gebote, Gesetze, um dadurch im Glauben stabiler zu sein, sondern in der Hingabe an den, der alles erfüllt hat, zu bleiben. Und Paulus schreibt auch, er, was Gott in Christus betrifft, er wird euch festhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid, so ihr euch festhalten lasset. Und ihr werdet das Ende eures Glaubens, so schreibt Petrus, davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Jesus ist größer als Mose, denn er sagt von sich, ich bin A und O, Anfang und Ende. Ich bin der Allmächtige, der El Shaddai. Das in diesen kurzen Versen, es ist so gravierend, was auch die Menschen damals und vielleicht auch heute durchmachen in diesen inneren Konflikten. Und wir sollen diese Konflikte bei uns nicht zulassen und denjenigen, die Konflikte haben, sagen, halte dich fest an Jesus, dann hast du alles. Hast du Christum, hast du alles. Soweit zu diesen Versen.